Damit schloss das etwas diffizile Zwiegespräch, dem alle mit einiger Verlegenheit gefolgt waren. Nur nicht die Schmargendorf. »Ach«, sagte diese, während sie sich halb in den Vorhängen versteckte, »wenn wir von dem Wein trinken, dann hören wir auch immer dieselbe Geschichte. Die Domina muss sich damals sehr über den alten Herrn von Stechlin geärgert haben. Und doch hat er eigentlich recht, schon der bloße Name stimmt ernst und feierlich. Und es liegt was drin, das einem Christenmenschen denn doch zu denken gibt. Und gerade wenn man so recht vergnügt ist.« »Darauf wollen wir anstoßen«, sagte Czako völlig im Dunkeln lassend, ob er mehr den Christenmenschen oder den Ernst oder das Vergnügtsein meinte. »Und überhaupt«, fuhr die Schmargendorf fort, »die Weine müssten eigentlich alle anders heißen. Oder wenigstens sehr, sehr viele.« »Ganz meine Meinung, meine Gnädigste«, sagte Czako. »Da sind wirklich so manche...« »Man darf aber andererseits das Zartgefühl nicht überspannen. Will man das, so bringen wir uns einfach um die reichsten Quellen wahrer Poesie. Da haben wir beispielsweise so ganz allgemein und bloß als Gattungsbegriff die Milch der Greise. Zunächst ein durchaus unbeanstandenswertes Wort, aber alsbald in unsere Sprache liebt solche Spiele, treten mannigfache Fort- und Weiterbildungen, selbst Geschlechtsüberspringungen an uns heran. Und ehe wir es uns versehen, hat sich die Milch der Greise in eine Liebfrauenmilch verwandelt. Ja, Liebfrauenmilch, die trinken wir auch, aber nur selten. Und es ist auch nicht der Name, woran ich eigentlich dachte. Sicherlich nicht, meine Gnädigste, denn wir haben eben noch andere, dezidiertere, denen gegenüber uns dann nur noch das Refugium der französischen Aussprache bleibt. Ja, Französisch, da geht es. Aber doch auch nicht immer. Und jedes Mal, wenn Rentmeister Fix unser Gast ist und die Triglaff die Flasche hin und her dreht, und ich habe gesehen, dass sie sie dreimal herumdrehte, dann lacht Fix. Übrigens sieht es so aus, als ob die Domina noch was auf dem Herzen hätte. Sie macht ein so feierliches Gesicht. Oder vielleicht will sie auch bloß die Tafel aufheben. Und wirklich, es war so, wie die Schmargendorf vermutete. »Meine Herren«, sagte die Domina, »da Sie zu meinem Leidwesen so früh fort wollen, wir haben nur noch wenig über eine Viertelstunde, so gebe ich anheim, ob wir den Kaffee lieber in meinem Zimmer nehmen wollen oder draußen unter dem Holunderbaum.« Eine Gesamtantwort wurde nicht laut, aber während man sich unmittelbar danach erhob, küsste Czako der Schmargendorf die Hand und sagte mit einem gewissen Empressement, »Unter dem Holunderbaum also.« Die Schmargendorf verstand nicht im Entferntesten, auf was es sich bezog, aber das war Czako gleich. Ihm lag lediglich daran, sich ganz privat, im ganz für sich selbst, die Schmargendorf auf einen kurzen, aber großen Augenblick als Käthchen vorstellen zu können. Im Übrigen zeigte sich's, dass nicht bloß Czako, sondern auch Rex und Woldemar für den Holunderbaum waren, und so näherte man sich denn diesem. Es war derselbe Baum, den die Herren schon beim Einreiten in den Klosterhof gesehen, aber in jenem Augenblick wenig beachtet hatten. Jetzt erst bemerkten sie, was es mit ihm auf sich habe. Der Baum, der uralt sein mochte, stand außerhalb des Gehöftes, war aber, ähnlich wie der Pflaumenbaum im Garten, mit seinem Gezweig über das zerbröckelte Gemäuer fortgewachsen. Er war an und für sich schon eine Pracht. Was mir aber noch eine besondere Schönheit verlieh, das war, dass sein Laubendach von ein paar dahinterstehenden Ebereschenbäumen wie durchwachsen war, so dass man überall neben den schwarzen Fruchtdolden des Holunders die leuchtenden roten Ebereschenbüschel sah. Auch das verschiedene Laub schattierte sich. Rex und Czako waren aufrichtig entzückt, beinahe mehr als zulässig. Denn so reizend die Laube selbst war, so zweifelhaft war das unmittelbar vor ihnen in großer Unordnung und durchaus am mangelnder Sauberkeit ausgebreitete Hofbild. Aber pittoresk blieb es doch. Zusammengemörtelte Feldsteinklumpen lagen in hohem Grase, dazwischen Karren und Düngerwagen, Enten und Hühnerkörbe, während ein kollernder Truthahn von Zeit zu Zeit bis dicht an die Laube herankam, sei es aus Neugier oder um sich mit der Triglaff zu messen. Als 6 Uhr heran war, erschien Fritz und führte die Pferde vor. Czako wies darauf hin. Bevor er aber noch an die Domina herantreten und ihr einige Dankesworte sagen konnte, kam die Schmargendorf, die kurz vorher ihren Platz verlassen, mit dem großen Kohlblatt zurück, auf dem die beiden zusammengewachsenen Pflaumen lagen. Sie wollten mir entgehen, Herr von Tschako. Das hilft Ihnen aber nichts. Ich will mein Philippchen gewinnen. Und Sie sollen sehen, ich siege. Sie siegen immer, meine Gnädigste. Rex und Tschako ritten ab. Fritz führte Woldemars Pferd am Zügel. Aber weder die Schmargendorf noch die Triglaff erwiesen sich, als die beiden Herren fort und die drei Damen samt Woldemar in die Wohnräume zurückgekehrt waren, irgendwie beflissen, das Feld zu räumen. Was die Domina, die wegen zu verhandelnder diffiziler Dinge mit ihrem Neffen allein sein wollte, stark verstimmte. Sie zeigte das auch, war steif und schweigsam und belebte sich erst wieder, als die Schmargendorf mit einem Male glückstrahlend versicherte, jetzt wisse sie's. Sie habe noch eine Fotografie, die wolle sie gleich an Herrn von Tschako schicken. Und wenn er dann morgen Mittag von Kremmen her in Berlin einträfe, dann werde er Brief und Bild schon vorfinden und auf der Rückseite des Bildes ein Guten Morgen, Philippchen. Die Domina fand alles so lächerlich und unpassend wie nur möglich. Weil ihr aber daran lag, die Schmargendorf loszuwerden, so hielt sie mit ihrer wahren Meinung zurück und sagte, ja, liebe Schmargendorf, wenn Sie sowas vorhaben, dann ist es allerdings die höchste Zeit. Der Postbote kann gleich kommen. Und wirklich, die Schmargendorf ging, nur die Triglaff zurücklassend, deren Auge sich jetzt von der Domina zu Woldemar herüber und dann wieder von Woldemar zur Domina zurückbewegte. Sie war bei dem allen ganz unbefangen. Ein Verlangen, etwas zu belauschen oder von ungefähr in Familienangelegenheiten eingeweiht zu werden, lag ihr völlig fern. Und alles, was sie trotzdem zum Ausharren bestimmte, war lediglich der Wunsch, solchem historischen Beisammensein eine durch ihre Triglaff-Gegenwart gesteigerte Weihe zu geben. Indessen schließlich ging auch sie. Man hatte sich wenig um sie gekümmert und Tante und Neffe ließen sich, als sie jetzt allein waren, in zwei braune Plüschfauteuils, Erbstücke noch vom Schloss Stechlin her, nieder. Woldemar allerdings mit äußerster Vorsicht, weil die Sprungfedern bereits jenen Altersgrad erreicht hatten, wo sie nicht nur einen dumpfen Ton von sich zu geben, sondern auch zu stechen anfangen. Die Tante bemerkte nichts davon, war vielmehr froh, ihren Neffen endlich allein zu haben und sagte mit rasch wiedergewonnenem Behagen, »Ich hätte dir schon bei Tische gern was Besseres an die Seite gegeben, aber wir haben hier, wie du weißt, nur unsere vier Konventualinnen und von diesen vieren sind die Schmargendorf und die Triglaff immer noch die Besten. Unsere gute Schimonski, die morgen 81 wird, ist eigentlich ein Schatz, aber leider stocktaub. Und die Teschendorf, die mal Gouvernante bei den Esterhazys war und auch noch den Fürsten Schwarzenberg, dessen Frau in Paris verbrannte, gekannt hat, ja, die hätte ich natürlich solchem feinen Herrn wie dem Herrn von Rex gerne vorgesetzt, aber es ist ein Unglück. Die arme Person, die Teschendorf, ist so zittrig und kann den Löffel nicht mehr recht halten. Da habe ich denn doch lieber die Triglaff genommen. Sie ist sehr dumm, aber doch wenigstens manierlich. So viel muss man ihr lassen. Und die Schmargendorf, Woldemar lachte. Ja, du lachst, Woldemar. Und ich will dir auch nicht bestreiten, dass man über die gute Seele lachen kann. Aber sie hat doch auch was Gehaltvolles in ihrer Natur, was ich erst neulich wieder in einem intimen Gespräch mit unserem Fix zeigte, der trotz aller Bekenntnisstrenge, die selbst Coselegé ihm zugesteht, an unserem letzten Whistabend Äußerungen tat, die wir alle tief bedauern mussten. Wir, die wir die Whistpartie machten, nun schon ganz gewiss, aber auch die gute taube Schimonski, der wir, weil sie uns so aufgeregt sah, alles auf einen Zettel schreiben mussten. Und was war es denn? Ach, es handelte sich um das, was uns allen, wie du dir denken kannst, jetzt das Teuerste bedeutet. Um den Wortlaut. Und denke dir, unser Fix war dagegen. Er musste wohl denselben Tag was gelesen haben, was ihn abtrünnig gemacht hatte. Personen wie Fix sind sehr bestimmbar. Und kurz und gut, er sagte, das mit dem Wortlaut, das ginge nicht länger mehr. Die Werte wären jetzt anders, und weil die Werte nicht mehr dieselben wären, müssten auch die Worte sich danach richten und müssten gemodelt werden. Er sagte gemodelt. Aber was er am meisten immer wieder betonte, das waren die Werte und die Notwendigkeit der Umwertung. Und was sagte die Schmargendorf dazu? Du hast ganz recht, mich dabei wieder auf die Schmargendorf zu bringen. Nun, die war außer sich und hat die darauf folgende Nacht nicht schlafen können. Erst gegen Morgen kam ihr ein tiefer Schlaf und da sah sie, so wenigstens hat sie es mir und dem Superintendenten versichert, einen Engel, der mit seinem Flammenfinger immer auf ein Buch wies und in dem Buch auf eine und dieselbe Stelle. Welche Stelle? Ja, darüber war ein Streit. Die Schmargendorf hatte sie genau gelesen und wollte sie hersagen, aber sie sagte sie falsch, weil sie sonntags in der Kirche nie recht aufpasst. Und wir sagten ihr das auch. Und denke dir, sie widersprach nicht und blieb überhaupt ganz ruhig dabei. Ja, sagte sie, sie wisse recht gut, dass sie diese Stelle falsch hergesagt hätte. Sie habe nie was richtig hersagen können, aber das wisse sie ganz genau. Die Stelle mit dem Flammenfinger, das sei der Wortlaut gewesen. Und das hast du wirklich alles geglaubt, liebe Tante. Diese gute Schmargendorf, ich will dir ja gerne folgen, aber was ihren Traum angeht, da kann ich beim besten Willen nicht mit. Es wird ja ein Amtmann erschienen sein oder ein Pastor. 30 Jahre früher wäre es ein Student gewesen. Ach, Woldemar, sprich doch nicht so. Das ist ja die neue Fasson, in der die Berliner sprechen. Und in dem Punkt ist einer wie der andere. Dein Freund Czako spricht auch so. Du mokierst dich jetzt über die gute Schmargendorf. Und dein Freund, der Hauptmann, so viel habe ich ganz deutlich gesehen, tat es auch und hat sie bei Tische geuzt. Geuzt? Du wunderst dich über das Wort und ich wundere mich selber darüber. Aber daran ist auch unser guter Fix schuld. Der ist alle Monat mal nach Berlin rüber und wenn er dann wiederkommt, dann bringt er sowas mit. Und wiewohl ich's unpassend finde, nehme ich's doch an. Und die Schmargendorf auch. Bloß die Triglaff nicht. Und natürlich die gute Schimonski auch nicht, wegen der Taubheit. Tja, Woldemar, ich sage geuzt. Und dein Freund Czako hätte es lieber unterlassen sollen. Aber das muss wahr sein. Er ist amüsant, wenn auch ein bisschen auf der Wippe. Siehst du ihn oft? Nein, liebe Tante, nicht oft. Bedenke die weiten Entfernungen von unserer Kaserne bis zu seiner oder auch umgekehrt, das ist eine kleine Reise. Dazu kommt noch, dass wir vor unserem hallischen Tor eigentlich gar nichts haben, bloß die Kirchhöfe, das Tempelhofer Feld und das Roterstift. Aber ihr habt doch die Pferdebahn, wenn ihr irgendwo hin wollt. Beinahe muss ich sagen, leider, denn es gibt mir immer einen Stich, wenn ich mal in Berlin bin, so die Offiziere zu sehen, wie sie da hinten stehen und Platz machen, wenn eine Madame aufsteigt, manchmal mit einem Korb und manchmal auch mit einer Spreewaldsamme. Mir immer ein Horreur. Ja, die Pferdebahn, liebe Tante, die haben wir freilich. Und man kann mit ihr in einer halben Stunde bis in Czakos Kaserne. Der weite Weg ist es auch eigentlich nicht, wenigstens nicht allein, weshalb ich Czako so selten sehe. Der Hauptgrund ist doch wohl der, er passt nicht so ganz zu uns und eigentlich auch kaum zu seinem Regiment. Er ist ein guter Kerl, aber ein Äquivokenmensch und erzählt immer nach Mitternachtsgeschichten. Wenn man ihn allein hat, geht es. Aber hat er ein Publikum, dann kribbelt es ihn ordentlich. Und je feiner das Publikum ist, desto mehr. Er hat mich schon oft in Verlegenheit gebracht. Ich muss sagen, ich habe ihn sehr gern, aber gesellschaftlich ist dem Rex doch sehr überlegen. Ja, Rex, natürlich, das habe ich auch gleich bemerkt, ohne mir weiter Rechenschaft darüber zu geben. Du wirst es aber wissen, wodurch er ihm überlegen ist. Durch vieles. Erstens, wenn man die Familien abwägt. Rex ist mehr als Czako. Und dann ist Rex Kavallerist. Aber ich denke, er ist Ministerialassessor. Ja, das ist er auch. Aber nebenher, oder vielleicht auch noch darüber hinaus, ist er Offizier und sogar in unserer Dragonerbrigade. Das freut mich. Da ist er ja so gut wie ein Spezialkamerad von dir. Ich kann das zugeben und doch auch wieder nicht, denn erstens ist er in der Reserve und zweitens steht er bei den zweiten Dragonern. Macht das einen Unterschied? Gott, Tante, wie man's nehmen will, ja und nein. Bei Maslatur haben wir dieselbe Attacke geritten. Und doch ist da ein gewisses je ne sais pas quoi. Sage nichts Französisches, das verdrießt mich immer. Manche sagen jetzt auch Englisches, was mir noch weniger gefällt, aber lassen wir das. Ich finde nur, es wäre doch schrecklich, wenn es so bloß nach der Zahl ginge. Was sollte denn da das Regiment anfangen, bei dem ein Bruder unserer guten Schmargendorf steht? Es ist, glaube ich, das 145. Ja, wenn es so hoch kommt, dann vertut es sich wieder. Aber so bei der Garde, die Domina schüttelte den Kopf, darin, mein lieber Woldemar, kann ich dir doch kaum folgen. Unser Fix sagt mitunter, ich sei zu exklusiv, aber so exklusiv bin ich doch noch lange nicht. Und solch ein Verstandesmensch wie du bist, so ruhig und dabei so abgeklärt, wie manche jetzt sagen, und Gott verzeih mir die Sünde, auch so liberal, worüber selbst dein Vater klagt. Und nun kommst du mir mit solchem Vorurteil. Ja, verzeih mir das Wort, mit solchen Überheblichkeiten. Ich erkenne dich darin gar nicht wieder. Und wenn ich nun das erste Garderegiment nehme, das ist ja doch auch ein erstes. Ist es denn mehr als das zweite? Man kann ja sagen, so viel will ich zugeben, sie haben die Blechmützen und sehen aus, als ob sie lauter Holländerinnen heiraten wollten, was ihnen schon gefallen sollte. Den Holländerinnen? Na, denen auch, lachte die Tante, aber ich meinte jetzt unsere Leute. Missversteh mich übrigens nicht, ich weiß recht gut, was es mit den großen Grenadieren auf sich hat. Aber die anderen sind doch ebenso gut. Und Potsdam ist doch schließlich bloß Potsdam. Ja, Tante, das ist es eben. Dass sie noch immer in Potsdam sind, das macht es. Deshalb ist es nach wie vor die Potsdamer Wachtparade. Und an das Wort Erstes spielt allerdings auch mit. Ein alter Römer, mit dessen Namen ich dich nicht behelligen will, der wollte in seinem Potsdam lieber der Erste als in seinem Berlin der Zweite sein. Wer der Erste ist, nun, der ist eben der Erste. Und als die anderen aufstanden, da hatte dieser Erste schon einen Morgenspaziergang gemacht und mitunter was für einen. Sieh, als das zweite Garderegiment geboren wurde, da hatten die mit den Blechmützen schon den ganzen siebenjährigen Krieg hinter sich. Es ist damit wie mit dem ältesten Sohn. Der älteste Sohn kann unter Umständen dümmer und schlechter sein als sein Bruder, aber er ist der Älteste, das kann ihm keiner nehmen. Und das gibt ihm einen gewissen Vorrang, auch wenn er sonst gar keinen Vorzug hat. Alles ist göttliches Geschenk. Warum ist der eine hübsch und der andere hässlich? Und nun gar erst die Damen. In das eine Fräulein verliebt sich alles und das andere spielt bloß Mauerblümchen. Es wird jedem seine Stelle gegeben und so ist es auch mit unserem Regiment. Wir mögen nicht besser sein als die anderen, aber wir sind die Ersten. Wir haben die Nummer eins. Ich kann da beim besten Willen nicht recht mit, Woldemar. Was in unserer Armee den Ausschlag gibt, ist doch immer die Schneidigkeit. Liebe Tante, sprich, wovon du willst, nur nicht davon. Das ist ein Wort für kleine Garnisonen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Dienst ist alles und Schneidigkeit ist bloß Renommisterei. Und das ist das, was bei uns am niedrigsten steht. Gut, Woldemar, was du da zuletzt gesagt hast, das gefällt mir. Und in diesem Punkte muss ich auch deinen Vater loben. Er hat vieles, was mir nicht zusagt, aber darin ist er doch ein echter Stechlin. Und du bist auch so. Und das habe ich immer gefunden. Alle, die so sind, die schießen zuletzt doch den Vogel ab. Ganz besonders auch bei den Damen. Dies bei den Damen war nicht ohne Absicht gesprochen und schien auf das bis dahin vorsichtig vermiedene Hauptthema hinüberführen zu sollen. Aber ehe die Tante noch eine direkte Frage stellen konnte, wurde der Rentmeister gemeldet, der ihr in diesem Augenblicke sehr ungelegen kam. Die Domina wandte sich dann auch in sichtlicher Verstimmung an Woldemar und sagte, »Soll ich ihn fortschicken?« »Es wird kaum gehen, liebe Tante.« »Nun denn«, und gleich danach trat Fix ein. Während Woldemar und die Domina miteinander plauderten, erst im Tête-à-Tête, dann in Gegenwart von Rentmeister Fix, ritten Rex und Chaco, Fritz mit dem Leinpferd folgend, auf Kremmen zu. Das war noch eine tüchtige Strecke, gute 3 Meilen. Aber trotzdem waren beide Reiter übereingekommen, nichts zu übereilen und sich nach Möglichkeit bequem zu machen. Es ist am Ende gleichgültig, ob wir um 8 oder um 9 über den Kremmer Damm reiten. Das bisschen Abendrot, das da drüben noch hinter dem Kirchturm steht. Fritz, wie heißt der? Welcher Kirchturm ist es? Das ist der Vulkosche, Herr Hauptmann. Also, das bisschen Abendrot, das da noch hinter dem Vulkoschen steht, wird ohnehin nicht lange mehr vorhalten. Dunkel wird's also doch. Und von dem Hohenlohe-Denkmal, das ich mir übrigens gerne mal näher angesehen hätte, man muss sowas immer auf dem Hinwege mitnehmen, kommt uns bei Tageslicht nichts mehr vor die Klinge. Das Denkmal liegt etwas ab vom Wege. Schade, sagte Rex. Ja, man kann es beinahe sagen. Ich für meine Person komme schließlich drüber hin, aber ein Mann wie Sie, Rex, sollte dergleichen mehr wallfahrtartig auffassen. Oh, Chaco, Sie reden wieder tolles Zeug. Diesmal mit einem kleinen Abstecher ins Lächerliche. Was soll Wallfahrt hier überhaupt? Und dann, was haben Sie gegen Wallfahrten? Und was haben Sie gegen die Hohenlohes? Gott, Rex, wie Sie sich wieder irren. Ich habe nichts gegen die einen und ich habe nichts gegen die anderen. Alles, was ich von Wallfahrten gelesen habe, hat mich immer nur wünschen lassen, mal mit dabei zu sein. Und ad vocem der Hohenlohes, so kann ich Ihnen nur sagen, für die habe ich sogar was übrig in meinem Herzen. Viel, viel mehr als für unser eigentliches Landesgewächs. Oder, wenn Sie wollen, für unsere Autochtonen. Und das meinen Sie ganz ernsthaft? Ganz ernsthaft. Und wir wollen mal 5 Minuten wie vernünftige Leute darüber reden. Wenn ich sage wir, so meine ich natürlich mich, denn Sie sprechen immer vernünftig. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Rex lächelte. Nun gut, will's Ihnen glauben. Also die Hohenlohes, fuhr Czako fort. Ja, wie steht es damit? Wie liegt da die Sache? Da kommt hier so Anno Domini ein Burggraf ins Land und das Land will ihn nicht. Und er muss sich alles erst erobern, die Städte beinahe und die Schlösser gewiss. Und die Herzen natürlich erst recht. Und der Kaiser sitzt mal wieder weit ab und kann ihm nicht helfen. Und da hat nun dieser Nürnberger Burggraf, wenn's hochkommt, ein 50 Menschen um sich. Schwäbische Leute, die mit ihm in diese Mördergrube hinabsteigen. Denn ein bisschen sowas war's. Und geht auch gleich los, und die Quitzos und die, die sein wollen, rufen die Pommern ins Land. Und hier auf diesem alten Kremmer Damm stoßen sie zusammen. Und die paar, die da fallen, das sind eben die Schwaben, die's gewagt hatten und mit in den Kahn gestiegen waren. Allen vorauf aber ein Graf, so ein Herr, in mittleren Jahren, der fiel zuerst und versank in den Sumpf. Und da liegt er. Das heißt, sie haben ihn rausgeholt und nun liegt er in der Klosterkirche. Und dieser eine, der da voran fiel, der hieß Hohenlohe. Ja, Czako, das weiß ich ja alles. Das steht ja schon im Brandenburgischen Kinderfreund. Sie denken aber immer, Sie haben sowas allein gepachtet. Immer vorsichtig, Rex. Im Kinderfreund steht es, gewiss. Aber was steht nicht alles, von Kinderfreund gar nicht zu reden, in Bibel und Katechismus? Und die Leute wissen es doch nicht, ich zum Beispiel. Und ob es nun drin steht oder nicht drin steht, ich sage nur, so hat es angefangen. Und so läuft der Hase noch. Oder glauben Sie, dass der alte Fürst, der jetzt dran ist, dass der zu seinem Spezialvergnügen in unser sogenanntes Reichskanzlerpalais gezogen ist, darin die Bismarckschen Nachfolger, die sich wahrhaftig nicht danach drängten, ihre Tage vertrauern? Ein Opfer ist es, nicht mehr und nicht weniger. Und ein Opfer bringt auch der alte Fürst, gerade wie der, der damals am Kremmer Damm als erster fiel. Und ich sage Ihnen, Rex, das ist es, was mir imponiert. Immer da sein, wenn Not am Mann ist. Die Kleinen von hier, trotz der Loyalität bis auf die Knochen, die mucken immer bloß auf, aber die wirklich Vornehmen, die gehorchen. Nicht einem Machthaber, sondern im Gefühl ihrer Pflicht. Rex war einverstanden und wiederholte nur, schade, dass wir so spät an dem Denkmal vorbeikommen. Ja, schade, sagte Czako. Wir müssen es uns aber schenken. Im Übrigen, denke ich, lassen wir in dem, was wir uns noch weiter zu sagen haben, die Hohenlohes aus dem Spiel. Anderes liegt uns heute näher. Wie hat Ihnen denn eigentlich die Schmargendorf gefallen? Ich werde mich hüten, Czako, Ihnen darauf zu antworten. Außerdem haben Sie sie durch den Garten geführt, nicht ich. Und mir war immer, als ob ich Faust und Gretchen sehe, Czako lachte. Natürlich schwebt Ihnen das andere Paar vor und ich bin nicht böse darüber. Die Rolle, die mir dabei zufällt, der mit der Hahnenfeder, ist doch am Ende eine andere Nummer wie der Sentimentale habe nun Achmann. Diese Mephisto-Rolle, sage ich, gefällt mir besser. Und was die Schmargendorf angeht, so kann ich nur sagen, von meiner Martha lasse ich nicht, Czako. Sie münden wieder ins Frivole. Gut, gut, Rex, Sie werden unwirrisch und Sie sollen recht haben. Lassen wir also die Schmargendorf so gut wie die Hohenlohes. Aber über die Domina ließe sich vielleicht sprechen. Und sind wir erst bei der Tante, so sind wir auch bald bei dem Neffen. Ich fürchte, unser Freund Woldemar befindet sich in diesem Augenblick in einer scharfen Zwickmühle. Die Domina liegt ihm seit Jahr und Tag, er hat mir selber Andeutungen darüber gemacht, mit Heiratsplänen in den Ohren. Mutmaßlich, weil ihr die Vorstellung einer stechlinlosen Welt einfach ein Schrecknis ist. Solche alte Jungfern mit einer Granatbrosche haben immer eine merkwürdig hohe Meinung von ihrer Familie. Freilich auch andere, die klüger sein sollten. Unsere Leute gefallen sich nun mal in der Idee, Sie hingen mit dem Fortbestande der göttlichen Weltordnung aufs Engste zusammen. In Wahrheit liegt es so, dass wir sämtlich abkommen können. Ohne die Chakos geht's nun ganz gewiss, wofür sozusagen historisch-symbolisch der Beweis erbracht ist. Und die Rex? Vor diesem Namen mache ich Halt. Wer's ihnen glaubt. Aber lassen wir die Rex und lassen wir die Chakos und bleiben wir bei den Stechlins. Wir sagen bei unserem Freunde Voldemar. Die Tante will ihn verheiraten. Darin haben sie recht. Und ich habe wohl auch recht, wenn ich das eine heikle Lage nenne. Denn ich glaube, dass er sich seine Freiheit wahren will und mit Bewusstsein auf den Zölibatär lossteuert. Ein Glauben, in dem Sie sich, lieber Chaco, wie jedes Mal, wenn Sie zu glauben anfangen, in einem großen Irrtum befinden. Das kann nicht sein. Es kann nicht bloß sein, es ist. Und ich wundere mich nur, dass gerade Sie, der Sie doch sonst das Gras wachsen hören und allen Gesellschaftsklatsch kennen wie kaum ein Zweiter, dass gerade Sie von dem allen kein Sterbenswörtchen vernommen haben sollen. Sie verkehren doch auch bei den Xylanders. Ja, ich glaube, Sie da letzten Winter mal kämpfend am Buffet gesehen zu haben. Gewiss. Und da waren an jenem Abend auch die Berchtesgadens, Baron und Frau. Und in lebhaftestem Gespräche mit diesem bayerischen Baron ein distinguierter alter Herr und zwei Damen. Und diese drei, das waren die Barbies. Die Barbies, wiederholte Chaco. Botschaftsrat oder dergleichen. Ja, gewiss, ich habe davon gehört. Aber ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, ihn und die Damen gesehen zu haben. Und sicherlich nicht an jenem Abend, wo ja von Vorstellen keine Rede war, die reine Völkerschlacht. Aber Sie wollten mir, glaube ich, von eben diesen Barbies erzählen. Ja, das wollte ich. Ich wollte Sie nämlich wissen lassen, dass Ihr Zölibatäre seit Ausgang vorigen Winters in eben diesem Hause regelmäßig verkehrt. Er wird wohl in vielen Häusern verkehren. Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, da das eine Haus ihn ganz in Anspruch nimmt. Nun gut, so lassen wir ihn bei den Barbies. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass in einem solchen Hause verkehren und sich mit einer Tochter verloben so ziemlich ein und dasselbe ist, bloß eine Frage der Zeit. Und die Tante wird sich damit aussöhnen müssen, auch wenn sie, wie beinahe gewiss, über ihr Herzblatt bereits anders verfügt haben sollte. Solche Dinge begleichen sich indessen fast immer. Unser Voldemar wird sich aber mittlerweile vor ganz andere Schwierigkeiten gestellt sehen. Und die wären, ist er nicht vornehm genug oder mankiert vielleicht Gegenliebe? Nein, Chaco, von mankierender Gegenliebe, wie Sie sich auszudrücken belieben, kann keine Rede sein. Die Schwierigkeiten liegen in was anderem. Es sind da nämlich, wie ich mir schon anzudeuten erlaubte, zwei Komtessen im Hause. Nun, die Jüngere wird es wohl werden, schon weil sie eben die Jüngere ist. Aber so ganz sicher ist es doch keineswegs, denn auch die Ältere, wiewohl schon über 30, ist sehr reizend. Und zum Überfluss auch noch Witwe. Das heißt eigentlich nicht Witwe, sondern richtiger eine gleich nach der Ehe geschiedene Frau. Sie war nur ein halbes Jahr verheiratet oder vielleicht auch nicht verheiratet.